Januar 2013. Am Oberlandesgericht Stuttgart beginnt der Prozess gegen Heidrun und Andreas Anschlag. Der Vorwurf: geheimdienstliche Agententätigkeit. A husband and wife who have named themselves Heidrun and Andreas Anschlag have gone on trial in Germany today. Ein Ehepaar, das sich Heidrun und Andreas Anschlag nennt, steht heute in Deutschland vor Gericht. Als Österreicher südamerikanischer Herkunft gaben sie sich aus. According to prosecutors, the pair passed on hundreds of EU and NATO documents over decades. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die beiden über Jahrzehnte hinweg hunderte Dokumente von der EU und NATO weitergegeben. Der erste Prozesstag. Die braune Holztür geht auf. Heidrun Anschlag betritt als erste den Saal. In braunem Blazer. Die blonden, schulterlangen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Andreas Anschlag läuft dicht hinter ihr. Auf den braunen Tischflächen stehen bereits Namenskärtchen. Sabine Roggenbrot nimmt am Richtertisch Platz. Ich erinnere mich noch, dass am ersten Verhandlungstag wir uns auch darauf geeinigt haben, weil ich das gefragt habe, ob das für Sie in Ordnung ginge, dass wir Sie weiter mit Anschlag anreden, weil wir brauchten ja einen Namen. Die deutschen Behörden haben noch immer nicht den richtigen Namen des Ehepaars herausgefunden. Wir haben dann auch ein bisschen gefrotzelt und haben gesagt, sollen wir nicht lieber ein Foto machen und das Foto vorne ins Urteil rein scannen oder Fingerabdrücke, weil der Name ist Schall und Rauch. Ja. Für die Anschlags muss es eine Enttäuschung sein, dass es überhaupt zum Prozess kommt. Denn vor dem Prozess gibt es Gerüchte. Kommt es vielleicht doch noch zu einem Agentenaustausch? Also wir waren eigentlich uns nie sicher. Arbeiten wir jetzt für den Papierkorb oder wird das Verfahren überhaupt zu Ende kommen hier vor Gericht? Und es waren auch Kollegen, die mir gesagt haben, hängt euch da mal nicht so rein. Wir erfahren in mehreren Gesprächen, die Anschlags hätten wohl ausgetauscht werden können. So wie die Illegalen in Amerika ein paar Jahre vorher. Die Bundesregierung hat Putin wohl dieses Angebot gemacht. Jemand, der damals dicht dran ist, erzählt uns, dass die Deutschen den russischen Residenten damals zu sich bitten. Also den Mann, der die Geheimdienste in der russischen Botschaft in Berlin vertritt. Der sagt, ich nehme das mal mit. Mit zu Putin in den Kreml, meint er damit. Offenbar gibt es dann tatsächlich Gespräche auf höchster Ebene. Die Anschlags könnten freikommen, wenn Moskau im Gegenzug zwei Männer freilässt, die in Russland wegen Spionagevorwürfen im Gefängnis sitzen. Tatsächlich ist so etwas möglich. Der Staat kann von der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe unter bestimmten Umständen absehen. Einigt sich die Bundesregierung also mit Moskau auf einen Deal, dann kann sie dem Generalbundesanwalt sagen, freilassen. Passieren kann das jederzeit. Die Anschlags könnten also freikommen, wenn Moskau denn will. Es kommt dann für die Anschlags aber doch anders. Kein Agentenaustausch wie in Amerika. Dafür ein Prozess in einem nüchternen Saal an einem deutschen Oberlandesgericht. Vor Gericht geht es damals nicht nur ganz klassisch um die Sache, um den Verrat. Das Gericht will auch wissen, was ist das für eine Familie? Ist das alles nur aufgesetzt? Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Palina Milling und mir, Florian Flade. Folge 6. Das Comeback der Illegalen. Wir hatten den Eindruck bei der Frau Anschlag, dass sie emotional dann beteiligt war, wenn es um die Tochter ging. Also einmal haben wir die Geburtsurkunde der Tochter zum Beispiel an die Wand geworfen im Sitzungssaal und da ist in Tränen ausgebrochen. Also da hat man gemerkt, da sind Emotionen. Tatsächlich ist die Tochter offenbar dieser eine Punkt, bei dem Heidrun Anschlag nach außen zeigt, dass etwas sie besorgt. Das gilt auch für Andreas Anschlag. Und er hat wohl den Ermittlern im Vorfeld erzählt, für ihn ist das alles klar, dass er in Haft muss und so, aber er macht sich Sorgen, dass seine Tochter daran zerbricht. Ansonsten schweigen die Anschlags, durchgehend, machen keine Aussagen, zeigen kaum Gefühle. Vor Gericht wird das ganze Agentenleben der Familie nochmal aufgearbeitet, also das, was die Ermittler herausfinden können. Die Tarnidentitäten aus Österreich, die Funksprüche nach Moskau, die Verbindung zum niederländischen Diplomaten Putterei, das Wenige, das die Durchsuchung des Hauses ergeben hat. Bis auf die Aufzeichnung der Funksprüche waren die Anschlags wohl äußerst vorsichtig, haben wenig Spuren hinterlassen. Auch beim Teddybärenmord, also der zweiten Durchsuchung nach dem Hinweis auf die Kuscheltiere, haben die Ermittler nichts Brauchbares gefunden. Aber es reicht dann doch. Am 2. Juli 2013 fällt die Kammer schließlich ihr Urteil. Andreas Anschlag erhält 6,5 Jahre, Heidrun Anschlag 5,5 Jahre. Regungslos. Kein Gefühlsausbruch. Also, ja. Für uns angenehm. Die hören sich das schon an. Also nicht, dass die weggehört haben oder desinteressiert waren, aber regungslos, ja. Professionell. Im Urteil heißt es, die Angeklagten stehen, Zitat, selbstverschuldet vor dem Scherbenhaufen ihrer bisherigen Existenz. Besonders hart werde sie das Schicksal ihrer Tochter treffen. Tatsächlich müssen sie am Ende nur einen Teil ihrer Haft absitzen. 2014 schon erlaubt es der Generalbundesanwalt, dass Heidrun Anschlag nach Russland abgeschoben wird. 2015 dann auch Andreas Anschlag. Aber ihre Tochter, sie bleibt in Deutschland. Völlig offen ist, was die Anschlags nach ihrer Rückkehr nach Russland machen. Werden sie als Helden gefeiert werden, wie andere Illegale? Oder aber kommen sie ins Arbeitslager, weil sie aufgeflogen sind? Bis hierhin gibt es nur einen Anhaltspunkt, was die beiden in der Zukunft machen werden. In einem der entschlüsselten Funksprüche heißt es, die Anschlags könnten nach der Rückkehr als Ausbilder im russischen Geheimdienst arbeiten. Als Lehrer für eine neue Generation Illegaler. Viele stellen sich damals, vor rund 10 Jahren, die Frage, wird es tatsächlich noch einmal Illegale wie die Anschlags geben? Identitäten lassen sich nicht mehr so leicht fälschen wie früher. Fast immer werden in Ausweisdokumenten biometrische Informationen gespeichert. Fingerabdrücke, Gesichtsproportionen. Das Leben eines anderen Menschen einfach so übernehmen und fortführen, so wie es die Anschlags und viele andere gemacht haben, das scheint heute nahezu unmöglich. Russlands Dienste agieren außerdem immer öfter eben nicht im Schatten, sondern ganz offen. Moskau schickt Killerkommandos los, versucht mit Cybertrollen und Hackern Wahlen zu beeinflussen. Es ist längst nicht mehr nur ein Krieg im Schatten, an der unsichtbaren Front. Wieso sollte es dann noch Illegale geben? Vielleicht aus einem einfachen Grund. Die Spionage mit Illegalen funktioniert seit 100 Jahren. Macht man in Russland also einfach weiter wie bisher? Die russischen Zahlen-, Morse- und auch Tonsender strahlen ihre Botschaften zu festgelegten Sendezeiten aus. Und die sind weitgehend jedes Jahr auf der gleichen Frequenz zu dem entsprechenden Monat. Wir sind zurück bei Jochen Schäfer, dem Funker aus Marburg, der diese unfassbar große Sammlung von Kassetten mit russischem Agentenfunk hat. Jetzt wollen wir testen. Sendet die Zentrale in Russland noch heute? Also der Sender, über den damals die Anschlags ihre Aufträge bekommen haben? Die Frequenzen wechseln monatlich. Man kann aber ungefähr voraussagen, wo und wann sie senden. Okay, das klingt nach einem kleinen Versuch. Wir wollen also mal gucken. Bekommen wir es hin, den Agentenfunk nicht nur von Kassette zu hören, sondern auch live? Und nicht nur irgendeinen, sondern XPA1. Den Sender, den auch die Anschlags gehört haben. Palina und Manuel stehen mit Schäfer vor dem Radioempfänger auf dem Klavier. Gibt es jetzt irgendwie eine Zeit, wo Sie sagen, da sollten wir dann doch rechtzeitig aufspringen und am Gerät hören, dass irgendwas ist? Ja, das gibt es nachher um 14.10 Uhr, 14.30 Uhr, 14.50 Uhr unserer Zeit auf 3 Frequenzen. Da haben wir nämlich den XPA1, der erwartet wird. Es ist gerade erst Mittagszeit. Die drei müssen also ein bisschen warten. Sie bestellen sich erst mal Essen. Und dann, kurz vor 14.10 Uhr, dreht Schäfer an seinem Radio. Er sucht die Frequenz, wo der XPA1 auftauchen könnte. Und dann? Dann kommt tatsächlich eine Tonmelodie. Palina und Manuel sind ziemlich elektrisiert. Und dann, nach ein paar Sekunden, das war's, ist auch schon wieder Schluss. Der Profi reagiert einigermaßen unaufgeregt. Also null Message. Moskau hat gesendet, doch keine lange Tonfolge, keine mysteriöse Botschaft, sondern eine Art Standardformel. Das passiert öfter. Die Funkbeobachter meinen zu wissen, was sie bedeutet. Moskau teilt auf diese Weise mit, dass heute nichts mitgeteilt werde. Aber wir wissen jetzt, der Sender der Anschlags Er sendet noch immer. Und wenn die Zentrale noch immer sendet, dann kann man wohl davon ausgehen, dass irgendjemand da draußen zuhört. Die Stationen, die Sie vermuten für illegale Senden, wie aktiv sind die? Nach wie vor genauso aktiv wie früher und eben halt teilweise noch aktiver. Also Sie denken, da draußen gibt es noch Illegale? Ja. Also illegal weiß ich nicht, aber es gibt zumindest noch Spione, die mit diesen arbeiten. Und es ist der klassische Fall, wie man das oft in Kriegszeiten hat. Die Aktivität der Sender, gerade aus Russland, nimmt stetig zu. Here we are, folks. Broadcasting again from a different country again. Hier sind wir, Leute. Wir senden aus einem anderen Land, nicht aus Brasilien, nicht aus Irland, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Auf dem YouTube-Video filmt ein junger Mann sein Motorrad. Im Hintergrund das Denkmal der US Marines in Washington, D.C. Oh, say can you see? Er dreht eine Runde. Vorbei am Weißen Haus, am Kapitol. Das Video ist 5 Jahre alt. Hochgeladen hat es ein Mann, der sich Victor Muller nennt. Laut seiner Biografie ist er Brasilianer. Wächst dort auf, geht zum Studium erstmal nach Irland. Nach dem ersten Abschluss bekommt er einen Platz an der renommierten Johns Hopkins University in Washington, D.C. Sein Hauptfach: US-Außenpolitik. My name is Jennifer Conrad. I'm a journalist based in New York City. Mein Name ist Jennifer Conrad. Ich bin Journalistin in New York City. And from 2018 to 2020, I went to Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Von 2018 bis 2020 habe ich die Johns Hopkins School of Advanced International Studies besucht. Which is an international affairs school in Washington, D.C. Eine Hochschule für internationale Angelegenheiten in Washington. Conrad kann sich noch ganz gut an ihren Kommilitonen Victor Muller erinnern. He was also in an economics lecture class with me. Er war in einer Wirtschaftsvorlesung mit mir. He rode a motorcycle to school, so he would often come in with his motorcycle helmet tucked under his arm. Er kam mit dem Motorrad zur Schule und kam oft mit seinem Motorradhelm unter dem Arm herein. An der Johns Hopkins University studieren viele spätere Diplomaten, Personal der Sicherheitsbehörden und viele Ausländer. Es gehört quasi zum guten Ton, dass man sich fragt, wer denn jetzt alles ein Spion ist. I mean, that's not secret, but there's always a little bit of whispering. Und ich meine, das ist kein Geheimnis, aber es wird immer ein bisschen geflüstert. As far as Victor, I don't know that anyone really suspected him. Was Victor aber angeht, ich weiß nicht, ob jemand ihn wirklich verdächtigt hat. Im April 2022 setzt sich Victor Muller in ein Flugzeug nach Amsterdam. Der angebliche Brasilianer, der in den USA studiert, hat einen Praktikumsplatz am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Zu diesem Zeitpunkt führt Wladimir Putin seit ein paar Wochen seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erste Berichte von Kriegsverbrechen sorgen weltweit für Entsetzen. Butscha, tote Zivilisten, Folterkeller. Der ukrainische Präsident Zelensky ist sichtlich erschüttert, als er zu einem überraschenden Besuch in die Stadt Butscha kommt. Hier waren am Wochenende nach dem Abzug der russischen Truppen hunderte getöteter Zivilisten in den Straßen gefunden worden. Inzwischen gibt es auch Hinweise auf Massengräber in der zerstörten Stadt. Victor Muller soll also genau dort arbeiten, wo internationale Ermittlungen gegen Putin zusammenlaufen würden. Doch als Muller am Flughafen ankommt, wartet bereits die niederländische Polizei. Die Niederländer wissen, dass Muller mit falschen Papieren reist. Er wird in das nächste Flugzeug nach Brasilien geschickt. Dort nimmt ihn die Bundespolizei fest. Sie nennen ihn nicht mehr Muller, sondern Tscherkassow. Seit mehr als 10 Jahren lebt er zu diesem Zeitpunkt schon das falsche Leben. Die Niederländer lassen ihn auffliegen. Und sie zeigen aller Welt, wie Russland versucht, den Westen auszuspionieren. Die niederländischen Behörden veröffentlichen sogar ein paar DIN A4-Seiten, die sie bei dem falschen Brasilianer gefunden haben. Es ist offenbar eine Art Gedächtnisstütze, damit Tscherkassow seine Legende nicht vergisst. Es ist seine Fake-Biografie. In der Sekundarschule mochte ich besonders die Geographielehrerin. Sie war so schön und alle Jungs in der Klasse waren in sie verknallt. In dem Text geht es selbst um kleinste, aber witzige Details. Dass in einer Werkstatt etwa ein Poster von Pamela Anderson hing. Das alles soll die Legende überzeugend klingen lassen. Obwohl ich wie ein Deutscher aussah, nannten sie mich Gringo. Oder? Woran ich mich gut erinnere, ist die Aufteilung der Wohnung. Die Küche war eher eine Art Schrank. Ihre Tür ließ sich nur öffnen, wenn auch die Tür zum Bad offen war. Die USA veröffentlichen später Fotos von Tscherkassow, alias Viktor Muller, in russischer Militäruniform. Oder Textnachrichten, in denen er sich abfeiert, dass er den Studienplatz in den USA erhält. Heute haben wir Zukunft geschrieben. Wir haben es geschafft, in eine der besten Schulen der Welt zu kommen. Das ist der Sieg, der uns allen gehört, dem ganzen Team. Heute trinken wir verdammt nochmal. We fucking did it. Once I saw the photo and started thinking back, I realized this was someone that I saw around a lot. Als ich also das Foto sah, wurde mir klar, dass ich ihn öfters gesehen hatte. Das ist wieder Conrad, die mit Tscherkassow studiert hat. Sie hatte keinen Schimmer. You know, if someone's really a well-trained spy, they're not going to be the person that you expect. Wissen Sie, wenn jemand ein richtig guter Spion ist, dann ist er ja auch sehr unauffällig. Muller, Tscherkassow oder wie auch immer er heißen mag, er ist nicht der Einzige. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fliegen immer wieder russische Illegale auf. Sie sprießen quasi wie Pilze aus dem Boden. Klar ist, Russland braucht jetzt noch mehr Informationen. Die Geheimdienste müssen liefern. Und die Spione werden unvorsichtiger. Der amerikanische Wissenschaftler Kevin Ryle erklärt uns auch, es gibt einen Konkurrenzkampf zwischen den russischen Diensten. Und deshalb setzt nicht nur der russische Auslandsgeheimdienst SWR auf die Illegalen, sondern auch der Militärgeheimdienst GRU. Etwa 50 Jahre lang hat dieser Dienst solche Spione nicht mehr losgeschickt. Seit den 2000er Jahren aber geht es wieder los. Auch der GRU hat nun ein illegales Programm und schickt sie in alle Welt. Und ganz interessant dabei, auch ihre Legenden haben oft einen Bezug zu Südamerika. So wie bei den Anschlags. High above the Arctic Circle. Hoch über dem Polarkreis, wo man einen Geheimagenten nicht vermuten würde, in Norwegen wurde dieser Mann mit brasilianischem Pass verhaftet. Er soll ein russischer Agent sein. In Norwegen, in Tromsø, noch ein angeblicher Brasilianer. Als Wissenschaftler beschäftigt er sich an der Universität mit der geostrategisch so wichtigen Polarregion. Er wird kurz nach Tscherkassow festgenommen. In Griechenland flüchtet ein illegales Paar Hals über Kopf. Denn kurz zuvor, im Dezember 2022, nimmt die Polizei in Slowenien ein weiteres Spionenpaar mit ganz ähnlicher Legende fest. Maria Meyer und ihr Mann Ludwig Gisch kommen 2017 nach Ljubljana. Sie haben kleine Kinder. Eine gewöhnlich wirkende Familie, ganz wie die Anschlags. Ludwig Gisch ist angeblich in Namibia geboren. Er betreibt eine Softwarefirma, für die er zum Beispiel zu einer Messe nach Deutschland reist. Seine Frau Maria, angeblich aus Argentinien, leitet eine Kunstgalerie im Internet. Sie stellt Künstler aus ganz Europa aus, auch aus Deutschland. Sie reist viel. Vielleicht ist das auch Teil des geheimen Lebens als Spionin. Was wir erfahren? Der deutsche Verfassungsschutz guckt sich diese Reisen nach Deutschland aktuell sehr genau an. Man will wissen, was haben die hier gemacht? Der Fall ist brisant. Nach der Festnahme brauchen die Ermittler in Slowenien wohl mehrere Stunden, bis sie das gesamte Bargeld in der Wohnung des Ehepaars gezählt haben. So viel ist es. Die Vermutung der Behörden, dass die beiden eine ganz besondere Rolle hatten, dass es ihre Aufgabe war, immer mal wieder andere Illegale in Europa zu treffen und sie mit Bargeld zu versorgen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, das klingt alles schon ein bisschen ähnlich wie bei den Anschlags. Sind diese neuen Illegalen vielleicht tatsächlich von ihnen ausgebildet worden? Sind die Anschlags so etwas wie ihre Mentoren? Wir fangen also an zu recherchieren. Was können wir über das Leben der Anschlags heute herausfinden? Mit einfacher Internetrecherche, das ist klar, kommen wir hier nicht weiter. Es gibt da aber eine Organisation, das Dossier Center. Es hat seinen Sitz in London und wird finanziert von Michail Khodorkovsky, dem Putin-Gegner, der jahrelang in Russland in einem Straflager saß. Die Leute vom Dossier Center recherchieren zum Putin-Regime und zu den Machenschaften der russischen Geheimdienste. Und dafür benutzen sie allerlei Datenbanken und Informationen, die zum Teil im Netz auftauchen und schnell wieder weg sind. So etwas speichern sie ab. Geleakte Einwohnermeldedaten aus Russland zum Beispiel. Aber sie wissen auch, wie man an Fluggastdaten kommt. In Russland lässt sich offenbar vieles beschaffen. Viele Menschen sind korrupt und es ist ein paranoider Überwachungsstaat, in dem einfach sehr viele Daten über Menschen gesammelt werden. Wir fragen das Dossier Center, ob sie herausfinden können, ob die Tochter der Anschlags irgendwann einmal nach Russland gereist ist. Also in den letzten Jahren. Und siehe da, es gibt Infos. Die Tochter war wohl seit der Abschiebung ihrer Eltern mehrfach in Russland. Die Verbindung, sie ist offenbar tatsächlich so eng, dass sich Eltern und Tochter quasi regelmäßig sehen. Anfang Juni 2019 etwa fliegt die Tochter nach Moskau. Mit dem Zug fährt sie weiter nach St. Petersburg, verbringt dort ein paar Tage. Dann geht es zurück nach Moskau und wieder nach Deutschland. Die Zugtickets in Russland wurden gemeinsam mit weiteren Tickets gekauft. Für eine Olga und einen Alexander. Es sind dieselben Vornamen, die die deutschen Ermittler bei den Anschlags vermutet haben. Da gibt es zum Beispiel so ein Foto. Es zeigt Heidrun Anschlag vor einem Schiff. Das Schiff heißt Olga. Wir sehen jetzt aber auch, was deutsche Ermittler nicht kennen. Den wohl echten Nachnamen der Anschlags. Sie heißen Abramowy. Olga Abramowa, geboren 1961, und Alexander Abramow, geboren 1957. Im Internet gibt es Fotos, die die Anschlags, also die Abramows, zeigen sollen. Und zwar in Russland. Sie sind wohl gemacht worden, nachdem sie aus Deutschland abgeschoben wurden. Zu sehen darauf ist Andreas, oder besser Alexander. Er sitzt auf einem Holzstamm am Wegesrand, Gummistiefel, Strickmütze auf dem Kopf. Ein bisschen Schnee liegt noch. Er schaut ganz entspannt in die Kamera. In der Hand eine Brille. Am rechten Ringfinger offenbar ein Ehering. Auch Heidrun, also Olga, trägt auf einem Foto einen solchen Ring. Sie sitzt bei bestem Wetter auf einer Bank. Neben ihr hat es sich eine Katze gemütlich gemacht. Auf einem anderen Foto steht sie mitten in der Natur, hat einen Korb in der Hand und offenbar einen Insektenschutz vor dem Gesicht. Vielleicht hat sie irgendwo Pilze, Beeren oder Obst gesammelt. Die Tochter hat ihre Eltern also offenbar im Juni 2019 besucht. Was die Familie dort in Moskau und St. Petersburg genau gemacht hat, das wissen wir nicht. Als wir diese Informationen das erste Mal hören, wühlen wir uns aber durch unsere Unterlagen und stoßen auf ein Datum. An exakt denselben Junitagen ist die Familie schon einmal nach Moskau und St. Petersburg gefahren. Das war im Juni 2010, noch bevor alles aufflog. Damals noch als Familie Anschlag, im Russlandurlaub. Es war ihre erste Reise nach Russland. Die Nachbarn hatten sich ja schon immer gefragt, warum sie so viel durch die Weltgeschichte reisen, aber noch nie in Russland waren. Dann waren sie also doch da. Die Ermittler vermuten, die Anschlags wurden damals in Russland an einer neuen Funktechnik geschult. Warum aber jetzt, 9 Jahre später, genau dieselbe Reise? Hat das Datum eine besondere Bedeutung für die Anschlags und ihre Tochter? Haben sie sie damals, bei der angeblichen Urlaubsreise im Juni 2010, vielleicht schon in ihr größtes Geheimnis eingeweiht? Dass sie gar keine Österreicher aus Südamerika sind, sondern Russen und Spione. Oder ist diese Reise nach St. Petersburg pure Nostalgie? Feiert eine Familie da, dass sie trotz dieser irren Geschichte irgendwie zusammenhält? Oder ist es etwas ganz anderes? Vielleicht doch kompletter Zufall? Wir wissen es nicht. Es gibt eine Meldeadresse von Olga und Alexander Abramowy, also den Anschlags, im Südwesten von St. Petersburg. Gemeldet sind die beiden in einer kleinen Wohnung, 3 Zimmer, 56 Quadratmeter. Sie liegt im ersten Stock eines alten Mehrfamilienhauses, einer Chruschtschowka, benannt nach dem Sowjetführer Nikita Chruschtschow. Unter ihm hatten die Sowjets in jeder größeren Stadt ganze Viertel aus diesen Häusern hochgezogen. Wie vom Fließband. Schnell, billig, unpersönlich. 5 Stockwerke, grauer Beton. Die Plattenbauten sind kaum voneinander zu unterscheiden. Eigentlich ein idealer Ort, um nicht aufzufallen. Vielleicht nur ein bisschen zu bescheiden für einstige Topspione. Normalerweise würden wir jetzt dorthin gehen und klingeln. Wir sprechen darüber, ob wir das machen sollen. Aus Sicherheitsgründen entscheiden wir uns dagegen. Es ist zu gefährlich, dass wir oder ein anderer Journalist für uns dort in Russland klingelt. Das Putin-Regime ist einfach zu unberechenbar geworden. Was uns bleibt, das ist eine Telefonnummer. Okay, es geht jetzt los. Ich werde versuchen, die beiden anzurufen, Andreas und Heidrun Anschlag. Was machen Sie in Russland? Haben Sie mit dem Spionagegeschäft aufgehört oder arbeiten Sie immer noch gegen Deutschland? Es ist jetzt etwa 6:10 in Deutschland. In St. Petersburg ist es eine Stunde später, also 7:15. Das ist eigentlich so die Zeit, wo die Leute nach der Arbeit nach Hause kommen. Wir haben in einem russischen Telefonverzeichnis eine Festnetznummer gefunden, die zur Meldeadresse der Anschlags gehört. Unter dieser Adresse mit genau dieser Telefonnummer soll eine Person wohnen, mit einem Nachnamen, der genauso ist wie der echte Name der Anschlags, Abramova. Die Vorwahl, jetzt die Nummer noch. Sie haben eine ausländische Rufnummer. Im Signalton kann dieser Anruf hohe Kosten verursachen. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben. Möglicherweise kann Ihnen ein Auskunftsdienst weiterhelfen. Wir erreichen niemanden. Also, und diese Telefonnummer existiert offenbar nicht. Zumindest ist das die Ansage, die kommt. Die Nummer ist nicht vergeben. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil dann kommen wir gar nicht weiter erstmal mit dem Anrufen. Die Anschlags scheinen wieder zu Phantomen zu werden. Wir wollen es noch auf einem anderen Weg versuchen, und zwar in Deutschland. Die Tochter von Olga und Alexander Abramowi, also der Anschlags, lebt nämlich weiterhin hier. Wir haben keine private Telefonnummer von ihr, aber eine Adresse. Palina und ich fahren hin. Werden wir mit ihr über ihre Eltern sprechen können? Will sie uns vielleicht erzählen, wie das so war, als Tochter von Spionen? Wird sie überhaupt mit uns sprechen? Wir sind in einer mittelgroßen deutschen Stadt und sind gerade vor Ort in der Straße, in der die Tochter der Anschlags wohnt. Und wir wollen jetzt bei ihr klingeln. Mal sehen, ob sie zu Hause ist. Es ist eine enge Straße, Ein- und Mehrfamilienhäuser, winzige Vorgärten. Wir werden beobachtet. Eine Nachbarin von schräg gegenüber mustert uns kritisch. Wir bleiben sehr diskret, machen keine Aufnahmen an der Tür. In einem dreistöckigen Haus steht an einer Türklingel ganz schlicht, kaum zu lesen, Anschlag. Wir klingeln, warten ab. Niemand meldet sich, niemand öffnet. Schade. Schade, sehr schade, war ein Versuch wert. Wir werden ihr wahrscheinlich einen Brief schicken, weil wir ja sie doch ein paar Dinge fragen wollen und einfach konfrontieren müssen. Und auch wissen wollen, ob die Details, die wir so gehört haben zu bestimmten Sachen, ob das denn auch so stimmt. Und ja, das glaube ich, werden wir einfach schriftlich machen. Nach unserem Besuch schreiben wir der Tochter der Anschlags einen Brief mit ausführlichen Fragen. Wann wusste sie vom geheimen Leben ihrer Eltern? Stimmt es, dass sie weiter in Kontakt mit ihnen ist? Wir wissen, dass dieser Brief zugestellt wurde. Doch auf diesen Brief haben wir von ihr keine Antwort erhalten. Wir haben auch die russische Botschaft in Berlin angefragt, wollten mit ihnen über den Fall Anschlag sprechen und über die Spionage mit den Illegalen. Die Botschaft aber teilt uns mit, sie habe dazu keine Informationen. Am Ende bleibt uns dann ein Mann, den wir vor dem Mikrofon befragen können. Thomas Haldenwang kennt ihr bereits. Er ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Im Gespräch mit ihm versuchen wir noch einmal, ein paar der vielen Leerstellen und Geheimnisse in dieser Geschichte aufzuklären. Wie gefährlich waren die Anschlags eigentlich für Deutschland? Mussten die Behörden damals zuschlagen? Wissen Sie denn, was die Anschlags heute machen? Haldenwang verzieht kurz das Gesicht. Wir bekommen eine Ahnung, warum wir immer wieder nachfragen mussten, bis wir endlich eine Zusage für ein Gespräch zu den Anschlags bekommen. Zögern auf der anderen Seite, das ist auch so ein Aspekt, über den ich hier nicht sprechen möchte. Könnte es sein, dass die noch relevant sind für die Sicherheit Deutschlands? In ihrer Rolle als vielleicht Ausbilder im russischen Dienst oder sowas? Es bleibt dabei, dass ich über die Eheleute Anschlag jetzt im Weiteren nicht mehr sprechen möchte. Jetzt gibt es ja Informationen darüber, dass die Anschlags möglicherweise gewarnt waren. Und dass auch die Zentrale ihnen schon nahegelegt hat, ihr müsst bald verschwinden, ihr müsst euer Leben abwickeln. Was bedeutet das eigentlich, wenn man da schon dran ist? Ist das so ein Rennen gegen die Zeit? Bekommt man das mit, dass die ihr Leben auflösen und möglicherweise bald weg sind? Wenn solche Feststellungen getroffen werden, dann ist sicherlich allen Beteiligten klar, dass erhöhter Zeitdruck jetzt besteht und dass man die Maßnahme zum Abschluss bringen muss. Inwieweit das hier in diesem konkreten Fall eine Rolle gespielt hat, lasse ich mal offen. Und wenn ich Sie fragen würde, wie lange man diese Leute schon im Blick hatte, würden Sie da von Wochen, Monaten oder noch länger sprechen? Auch da würde ich gar nicht drüber sprechen. Es ist frustrierend. Das Gespräch dreht sich im Kreis. Wie so oft, wenn es um Geheimdienste und Spione geht, bekommen wir keine eindeutigen Aussagen. Warum ist es auch heute noch so schwierig, über den Fall Anschlag zu sprechen? Der Verfassungsschutzchef versucht es mit einer Erklärung. Ja, es geht ja auch um Methodik der russischen Dienste, wie sie eben einen solchen Fall aufbauen und gestalten. Und wir möchten nicht allzu tiefe Einblicke geben in unseren Kenntnisstand, inwieweit wir eben auch diese russischen Aktivitäten einordnen können und kennen. Und insofern ist hier Verschwiegenheit oft das bessere Mittel. Nicht sagen, was man weiß. Dem Gegner keinen Vorteil verschaffen. Jede kleine Info darüber, was man weiß, wie man vorgeht, alles könnte für Moskau heute noch relevant sein. Mehr will der Verfassungsschutzchef nicht sagen. Und wir haben verstanden, das ist alles heute noch wichtig. Vielleicht wichtiger denn je. Was uns am Ende jetzt beschäftigt, das ist vor allem eine Frage. Die Anschlags, illegale in Deutschland. Gibt es solche Spione auch heute noch unter uns? Also das hat nichts an seiner Bedeutung verloren. Das ist wieder der Nachrichtendienstexperte Wolfgang Krieger, der Gutachter aus dem Prozess gegen die Anschlags. Auch tote Briefkästen werden weiterhin verwendet, Funkverkehr wird weiterhin verwendet, die Verschlüsselung verändert sich natürlich und die Funkwellen vielleicht auch und so, aber das ist Handwerkszeug, das weiterhin im Gebrauch ist, soweit wir wissen. Also da veraltet nichts. Verkürzt gesagt, weil es einfach funktioniert. Weil es funktioniert. Es gibt ja auch die These, ja, man braucht ja heute gar keine Spione mehr und menschliche Quellen, alles alter Hut. Man hat ja das Internet, kann überall den Internetverkehr abgreifen und so. Das stimmt, aber das eine macht nicht das andere überflüssig, sondern das ergänzt das andere. Ja? Also es gibt nach wie vor menschliche Quellen und es gibt eben auch nach wie vor solche Schläfer, wie man sie nennt, ja, wie die Anschlags, die also eingeschleust werden unter falscher Identität und dann als brave Bürger leben, erstmal jahrelang leben, ohne irgendwas Größeres zu unternehmen und dann allmählich ihre Agententätigkeit aufnehmen. Glauben Sie, dass es das noch gibt? Mit Sicherheit gibt es sie noch, ja, ja. Wir sprechen darüber nicht nur mit Wolfgang Krieger, auch vom langjährigen Chef des österreichischen Verfassungsschutzes, Peter Grittling, wollen wir wissen, gibt es Illegale noch heute? Das ist eine Methode, die einfach, glaube ich, international auch angewendet wird. Oder anders ausgedrückt, das illegale Geschäft, es boomt offenbar. In gleich mehreren Ländern sind in den vergangenen Jahren, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, Illegale aufgeflogen. Nicht aber hier bei uns. Haben Sie eine Ahnung davon, wie viel Illegale derzeit in Deutschland sind? Zurück bei Thomas Haldenwang, dem Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wir wissen eine ganze Menge, aber darüber zu sprechen wäre jetzt sehr falsch, denn dann müsste unser nachrichtendienstliches Gegenüber ja, worauf man sich einzustellen hätte. Ich kann nur so viel sagen, Warnung an die Russen, wir haben euch gut im Blick. Eine konkrete Aussage bekommen wir dann doch noch. Als Thomas Haldenwang dieses eine Wort sagt, da zucken die Pressesprecherinnen im Raum kurz zusammen. Nach dem Motto, jetzt hat der Chef vielleicht doch ein bisschen viel gesagt. Glauben Sie persönlich, dass es solche Illegalen noch gibt? Möglicherweise Menschen, die schon in den 90ern geschickt wurden? Definitiv. Es gibt sie also noch, die Illegalen. Und es gibt sie wieder. Die neue Generation ist wohl längst unter uns. Sie zu finden? Das ist eine der schwierigsten Aufgaben für die Spionageabwehr. Ein paar Spuren aber haben wir gefunden. Erinnert ihr euch an die kleine Gemeinde in der Steiermark in Österreich? Dort, wo damals in den 1980er Jahren Andreas Anschlag die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat? Andreas Anschlag war damals nicht die einzige Legende, die dort geschaffen wurde. In der Gemeinde wurden noch weitere Dokumente ausgestellt. Diese Personalien, sie sind so etwas wie die Geschwister der Anschlags. Ihre Vornamen lauten Martha, Antonio und Gertrude. Wir kennen auch die Nachnamen, haben Leute mit diesem Namen gesucht, so wie es damals auch die westlichen Nachrichtendienste gemacht haben. Und wir haben auch ein paar gefunden. Ob sie Spione sind, haben wir sie gefragt. Sie haben gesagt, Nein, natürlich nicht. Das war die sechste und letzte Folge von Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Alle sechs Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns. Die Autoren sind Manuel Bevada, Palina Milling und ich, Florian Flade. Gesprochen haben Justus Carrière, Robert Frank, Eva Meckbach und ich, Florian Flade. Die technische Realisation hat Michael Kube gemacht. Regieassistenz Assunta Aligiani. Musik Ralf Hamann. Regie Nikolai von Koslowski. Die Redaktion hatten Stefanie Delfs, Monika Wagner, Volkmar Kabisch, Antonia Merzhäuser. Dramaturgie Klaus Uhrig und Stefanie Delfs. Ein Podcast von WDR und NDR 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.